Der enthüllte Aufmarsch des Kriegsheeres von Erich Ludendorff. Die schwarze Schar besteht, wie dargetan, an Haupt und Gliedern aus Leichnamen Loyolas. Wie der Sage nach unter den Händen des Königs Midias alles zu Gold erstarren musste, was er berührte, so müssen Jesuitengeneral und Jesuit das in ihnen durch das fürchterliche Verbrechen des Ordens an ihrer Seele erzeugte Leichengift auf alles übertragen, was sie berühren. Totenstarre herrscht bald da, wo sie herrschen. Das Leben erstirbt unter ihrer Hand und das Gestorbene verwest und auch es verbreitet Gift. Nie können sie etwas anderes schaffen, nie können sie etwas anderes wollen. Einförmig und zwangsläufig sind ihre Verbrechen in allen Jahrhunderten. Willenlos geworden, müssen sie den von den Ordensgründern befohlenen Verbrecherweg gehen, sint ut sunt, aut non sint. Schon die Ordensgründer waren sich klar, dass sie außer dieser schwarzen Schar vollendeter Leichname zu ihrem erbarmungslosen Kampf für die Errichtung des Königstums Christi auf Erden, also des Weltreiches des Jesuitengenerals, Hilfskräfte brauchten, die ihm zum Gehorsam verpflichtet und nach den Ordensgrundsätzen gedrillt wären. Konnten die Ordensgenerale zwar hoffen, durch jesuitische Beichtväter oder geistliche Berater sich die Fürsten und Mächtigen dieser Erde, auch Bischöfe, zu unterwerfen und für ihren Kampf einzusetzen, so bedurften sie doch solcher Hilfskräfte, die die römische Kirche und die Völker auch unmittelbar unter jesuitischen Einfluss stellen. Es galt also, in allen Völkern solche Hilfstruppen aufzustellen und zu vermehren. Ein jesuitisches Kriegsheer entstand, dessen äußerste Horch- und Propaganda- und Befehlsstellen heute bis in die Pfarrorganisation der römischen Kirche und neben den entsprechend jüdisch-freimaurerischen Horch-, Propaganda- und Befehlsstellen in anderen Glaubensgemeinschaften, den Regierungen, in den zahlreichen Parteien und Verbänden aller Völker, nicht zuletzt in deren Wirtschaft vorgedrungen sind. Gern lässt der Jesuit auch über sein Kriegsheer Unklarheit herrschen. Er meint, das wäre für seinen Listkampf besonders gut. Aber das Kriegsheer ist uns so weit erkennbar, dass es möglich ist, es den Völkern zu zeigen, damit sie ihren Feind sehen und bekämpfen können. Zielbewusst schritten schon die beiden ersten Jesuitengenerale bei der Bildung des Kriegsheeres voran und fanden auch dabei die regste und uneingeschränkteste Unterstützung von Päpsten, die willig und kurzsichtig ihre Macht den Jesuitengeneralen abtraten. Sie erstrebten zur Beherrschung der römischen Kirche und der römisch-katholischen Völker und zur besseren Vorbereitung des ewigen Krieges gegen die Ketzer zunächst die Erziehung der römisch-katholischen Weltgeistlichkeit und der Jugend der Völker in die Hand zu bekommen. Schon 1550 ließ Ignaz von Loyola das Collegium Romanum, das römische Kolleg, in Rom gründen. Der Jude Franz Borgia gab ihm das Geld dazu. Er wusste, was seine Rasse von Ignaz von Loyola erwartete. Dieser veranlasste, dass 13 Scholastiker aus dem Professhaus in Rom in ein kleines Mietshaus am Fuße des Kapitols geführt und hier Kraft der ihm vom Papste verliehenen Rechte von Jesuiten als ihm hörige Weltgeistliche ausgebildet wurden. So entstand für die jesuitische Ausbildung der Weltgeistlichkeit aller Länder das romanische Kolleg. Schon 1555 verließen es 100 jesuitisch ausgebildete Weltgeistliche als Kampftruppe des Jesuitengenerals. Die Schülerzahl vermehrte sich schnell, namentlich wegen der bedeutenden Ablassvorrechte, die das Kolleg genoss und die auch den Angehörigen der Schüler zugute kam. Immer war die Ausstattung mit derartigen Ablassvorrechten ein starkes Anlockmittel und deshalb eine starke Unterstützung, die der römische Papst dem Jesuitengeneral zuteil werden lassen musste und auch willig zuteil werden ließ. 1556 erhielt das romanische Kolleg überdies noch alle Vorrechte einer Universität, das heißt eines abgeschlossenen philosophischen und theologischen Studiums mit Doktorernennung und sogar die Erlaubnis für die Erteilung der priesterlichen Weihen. Was unter dem philosophischen und theologischen Studium auf dem Collegium Romanum zu verstehen ist, wird noch an anderer Stelle gezeigt werden, ohne dass freilich im Rahmen dieser Schrift der Abstand dieser Ausbildung zu jener der Weltgeistlichen, zum Beispiel auf deutschen Universitäten, dargestellt werden könnte. Charakteristisch ist nur, wie hier, um den Wert und den Dünkel der aus diesem Kolleg hervorgegangenen Streiter zu erhöhen, der Schein einer vorurteilsfreien, hochstehenden Ausbildung der Geistlichkeit dadurch erweckt wird, dass die Schüler, ehe ihr vierjähriges theologisches Studium beginnt, 2 bis 3 Jahre Philosophie studieren müssen, um dabei unter anderem vor allem die deutschen Philosophen als Ketzer zu verurteilen. Das Kolleg soll ihnen ferner die jesuitische Lehrmeinung festigen und sie in fachmännischen Ausdrücken für Disputationen gewandt machen. Es ist überraschend, dass die in dieser Weise ausgebildeten Doktor viel in Deutschland als vollwertig angesehen werden und Doktoren, die an unseren Universitäten den Doktor gemacht haben, dazu schweigen. Auf dem romanischen Kolleg dieser römischen Jesuitenuniversität werden heute Schüler aus allen Ländern ausgebildet. Damit recht brauchbare Streiter des Jesuitengenerals von hier aus in die Welt gesendet werden können, ist dem Kolleg auch ein Gymnasium angegliedert, um die Jugend schon frühzeitiger auf die Jesuitenart zu dressieren und stets besonders geeigneten Nachwuchs für das Kolleg selbst und die Weltgeistlichkeit zur Hand zu haben. Der Beginn der Erziehung des Nachwuchses für das Kriegsheer des Jesuitengenerals, des Christus quasi Präsens, war gemacht. Bald folgte eine weitere Verstärkung seiner Streitmacht.